Ja, die Mission von Apollo 14 ist zunächst einmal, was die Ausstiege anbetrifft, zu Ende. Es war eine ganz großartige, eine ganz faszinierende Besteigung des Mondes. Was wir hier erlebt haben, das waren zum ersten Mal Menschen in absoluter Schwerarbeit gefordert, bis an die äußerste Grenze ihres Könnens. Und ich meine, jeder, der dem Fernsehbild oder dem Kommentar beiwohnen konnte, hat gemerkt, dass das nicht mit Maschinen zu machen ist. Hier ist der Mensch und der Mensch hat wieder einmal seine Möglichkeiten und seine Grenzen im Raum klar erkannt. Wann werden Sie heute weitermachen hier? Oh, Und Ruprecht Kurzrock und Horst Horst Eifler? Eifler, ja, wir werden also heute Abend den Rückstart der Mondlandefähre kommentieren, etwa gegen 19:47 Uhr, werden dann die Kopplung erwähnen und heute Nacht geht es weiter mit dem Rückschuss zur Erde. Wie machen Sie das? Ihre Augen sind noch groß, klar und Sie sitzen also hier praktisch seit dem Start mit kleinen Unterbrechungen. Nun ja, ich muss meine Frau von Zeit zu Zeit um Erlaubnis fragen. Sie hat mir das Plazett gegeben. Ich habe ihr versprochen, dass ich ab Mittwoch kommender Woche längere Zeit zu Hause zur Verfügung stehe. Nur das hält mich noch auf den Beinen. Vielen Dank, Harro Zimmer. Wir haben noch 1/3 Minuten Zeit für etwas Musik. Und ich glaube, diese Luftpause gönnen wir uns und dann ohne Überleitung Nachrichten.